Die Mitarbeiter der Vertretungen des Welternährungsprogramms, der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation, des UN-Kinderhilfswerkes, des UN-Bevölkerungsfonds, der EU für Zusammenarbeit, des Büros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, des Außenministeriums der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in der DVRK informierten sich am 27. Juni über die Dürreschäden in einigen genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben in den Kreisen Unyul, Anak und Samson des Bezirkes Südhwanghae. Sie nahmen die Ernsthaftigkeit der Dürreschäden wahr und äußerten ihren Willen dazu, notwendige Hilfe zur Beseitigung der Schäden zu leisten.